Liebe Hörer, während Mies beim Eisholen ist, möchte ich Lisa Lustig rufen, die in unserer heutigen Sendung als Wohnungsberaterin unterwegs ist. Hallo Lisa! So, Herr Räuber, hier noch einen kleinen Kreuzstich und dann haben wir unsere reizende Stickware mit Sonnenblumenmuster fertig. Und was steht da nun? Verbrechen lohnt es sich. Sie Schlingel, da kommt doch noch ein Nicht dahinter. Hä? Lohnt sich nicht. Aha. So, das kommt dann übers fliederfarbene Sofa. Was denn für ein Sofa? Hab ich noch nie besessen, ein Sofa. Abwarten und nun schön die Masken aufsetzen. Willkommen, liebe Hörer, bei einer weiteren Folge von Sei ein besserer Mensch durch eine bessere Wohnung. Hier meldet sich Lisa Lustig und jetzt festhalten. Heute stehe ich direkt vor der Höhle von Räuber, Räuber und Partner und bin total gespannt, was meine Räuberchen alles... Bitte nicht diese Pforte. Es heißt der Mitarbeiter von einer seriösen Schutzfirma. Ja, was unsere Schutzfirma-Mitarbeiter hier zu ihrer total umgestalteten Behausung sagen werden. Ja, komm mal langsam zur Sache, Mädel. Zeit ist Geld, was? Ja, Räuber, Räuber und Partner haben die letzten 3 Tage im Wohnmobil verbracht und, das kann ich Ihnen, liebe Hörer, schon verraten, wir haben alles umgekrempelt. Die vorher dunkle und unwohnliche Räuberhöhle erstrahlt heute dank indirekter Beleuchtung in warmen und freundlichen Pastellfarben. Das fiese Räuberpissoir wurde durch eine bunte Nasszellen-Wohlfühloase ersetzt. Und statt der Waffensammlung aus Maschinenpistolen und gefährlichen Messern finden sich im Kinderzimmer nun ein ausrutschsicherer Bodenbelag und TÜV-geprüfte Sicherheitsstecker für die kleinen Räuberchen. Hey, was flüstert Ihnen da? Hatte was zu verbergen, die Bella Signorina. Aber nicht mehr lange. Noch haben unsere Räuber ihre Augen verbunden, aber bald... Bitte sagen Sie das Passwort. Das Passwort! Das Passwort ist korrekt. Bitte eintreten. Da kann ja jeder in unsere Bude reinschneien. Das ist ja... So! Und jetzt die Masken absetzen. Ich denke, das wird besonders den Damen unter den Räubern sehr gefallen. Im Eingangsbereich ockerfarbene Terrakotta-Teelichter. Was? Ocker? Das sieht ja aus wie... Hier die bequeme Fußbank Björn. Welcher Björn denn? Die ergonomisch geformte Chaiselong Detlef. Ich hör mal, Detlef, seit wann wohnen wir zu zweit, zu dritt, zu viert hier? Was soll? Ja, und als Höhepunkt eine schwedische Vase aus feinstem silbernen Porzellan. Das ist der totale Hingucker. Da fehlen ja nur noch die schwedischen Gardinen. Was erlaube sich, Lisa? Ist ja keine Räuberhöhle mehr. Ich glaube, ich tille. Mädel, jetzt hast du den Bogen aber überspannt. Enzo, hast du deine Wumme dabei? Pistole, jawohl. Und hier ist der Bottich mit der flüssigen Beton für Signorina. Ja, genau, damit verschönern wir den Garten. Nichts zu verschönern, nur versenken dich in den Fluss. Aber, ich hab doch nur für Ordnung gesorgt. Die ganzen Akten habe ich vernichtet und das Gerümpel aus der Abstellkammer auch. Ne? Oh no, ganze Reichtum von arme Firma. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Enzo! Bitte sagen Sie das Passwort. Das Passwort. Das Passwort ist korrekt. Bitte eintreten. Ha, die Polizei, mein Freund und Helfer. Ja, mit einem Hausdurchsuchungsbefehl. Ja. Wollen wir doch mal sehen, was ihr hier so alles an Diebesgut gebunkert habt. Herr Kommissar, gut, dass Sie kommen. Die wollten mich umbringen. Na, das würden wir mit unserer liebsten Freundin doch nie machen, oder, Lisachen? Ach so, Capito, ist eine gute Freundin, ist eine neue Innenarchitektin von der Haus. Schauen Sie sich überall um. Ist ein picobello, Kommissario, alles in eine schöne Pastellfarbe. Wie Uniforme mit italienischem Flair. Meine persönliche Geschmack. Also hier ist nichts zu finden, Herr Kommissar. Hier sieht's aus wie im Einrichtungshaus. Echt krass. Tja, dann nichts für ungut. Frau Lustig, die Herren, ja, einen schönen Tag noch. Tja, dann will ich auch mal Tschüssi sagen. Warum muss Bella Signorina gehen? Haben uns die gemachte große Überraschung und Freude. Machen wir uns ein bisschen gemütlich. Was, Lisa? Ja, ich weiß nicht. Na, komm mal schön wieder rein und wir hängen erstmal die schöne Stickware mit den Sonnenblumen an die Wand.